14. Überfahren. Atropelar. Bremsen. Travar. Hineinbringen, hinlegen, hinsetzen. Meter. Diesel tanken. Meter gasóleo. Benzin. A gasolina. Bleifrei. Sem chumbo. Kaugummi. A chiclete. Kauf nicht. Não compres. Eher, viel mehr, aber auch vorher. Antes. Eis. O gelado. 17. Schule. A escola. Verringern. Reduzir.